Entschuldigung und nichts für ungut, aber jetzt habe ich den Wurm im Gebälk. Jetzt regnet es mir rein, hast. Nichts gegen die neue Zeit, verstehst du? Auch der Mecke hat seine HiFi-Stereo-Anlage mit Speziallautsprecher daheim, wo du ihn so einstellen kannst, dass du nachts um 2 vom lautsten Verkehrslärm an der Dufourstrasse nichts mehr hörst. Auch der Schö hat seine Uetliberg gesteuerte Wunderbüchse mit einem Bild, das fast gar nicht mehr zittert. Außer vielleicht höchstens dann, wenn du den Schweizer Sender einstellst, ist ja klar, wer zittert hier nicht, gell? Im Nervensanatorium haben sie neuerdings TV eingerichtet, seither können sie die Tobsuchtsanfälle der Patienten genau regulieren. Nein, was ich wollte sagen, auch der Mecke geht mit der Zeit, aber nicht mehr hört es einfach auf, verstehst du? Seit die Odilie, mein Dreizimmerwohnungsschmuck und ehelich angebaute, das Letzte und das Neueste, nämlich der Verbrauchertest, entdeckt hat, komme ich mir daheim vor, wenn ein Zürcher Kloschar im Schweizer Film so fehl am Platz. Gell, am Morgen, so zwischen Bankvereins 9 Pausen und zweiter Manikürablösung in der Bellevue-Kanzle, schält sich der Mecke üblicherweise aus der Lindtürchfalten und ruft seiner Geisha, sie sollen ein Breakfast auf den Teller kitten. Darfst dreimal roten, was die Lustpuppe stattdessen macht. Sie schwimmt gerade durch Seite 20 vom neuesten Verbrauchertestheftli und das Breakfast kannst du drin schnitzen. Weder Schwöbli noch Gipfeli gibt es neuerdings bei uns daheim, weil Ottilien herausgefunden hat, dass 58% von allen Mehlfritzen zu viel Köhle für zu wenig Brötli verlangen. Kein Landjäger erblickt mehr das Licht von unserer japanischen Doggenburger-Lampe, nachdem sich herausgestellt hat, dass alles in den Landjäger verwurstet wird, nur keine Landjäger. Konfitüre wird nicht mehr gekauft, weil sie chemisch gefärbt ist. Als ich mich an der koffeinhaltigen Müllspülung vergriffen hat meinem Schwiegervater sie einzige geflötet, ob ich wüsste, was ich inhaliere, und als ich gesagt habe, nein, hat sie laut vorgelesen. Diese Kaffeemischung hat die Punktzahl nicht ganz erreicht. Immerhin relativ wenig Rückstände. Geiler, das heißt frischer Kaffeegeschmack, anscheinend aus früherntigen Kaffees hergestellt. Keine regulären Stinker, da der geile Kaffeegeschmack bei Kälterwerten der Tasse verschwindet. Ja, jetzt muss ich also vielmal entschuldigen, aber das geht zu weit. Ottilie, habe ich gesagt, du gestattest, dass ich mich restaurationshalber verabschiede, lang mit Schweißhändchen. Deine Schuhe sind beim Schuhmacher, hat Ottilie gesagt. Weil die Spezialkärte die Gummisohlen-Säure-Teer-Verbindungen aufweist, das fördert das Wachstum vom Fußpilz. Und der Gips, den du erzählst, habe ich gesagt, der fördert die Altstadtsanierung. Ja, bei uns daheim ist nicht mehr wie früher, gell? Seit ein paar Tagen habe ich ein neues Zahnbürstchen. Sehr empfehlenswert ist im Test gestanden, laut Ottilie, weil die Griffform anatomisch richtig in die Hand passt. Ja, das stimmt. Sie passt genau so in die Hand, dass du entweder 10 müsstest 20 cm weiter vorne oder das Maul in den Knick gefalten haben. Das einzige Vernünftige, was du mit dem Zahnbürstchen kannst machen, der schwachsinnige Designer, der es entworfen hat, abschrubben, bis er die anatomisch richtige Form hat. Ottilie, habe ich heute Morgen gesagt, Ottilie, jetzt wird am Mecke langsam die Bastmilch sauer. Mein Käse darf ich nicht mehr essen, weil er zu viel Phosphat hat. Rollmöps gibt es keine mehr, weil er ein Rollen nicht gut tut. Der Wein schnappst du mir vom Rüssel weg, weil 33% entweder geschwefelt oder gewässert oder gezuckert ist. Ottilie, du Plastikblumen an meinem Busen, noch ein Test und der Mecke kriegt eine grosse geistige Erdrutsch. Ottilie, habe ich gesagt, du vom Test angefressene Lustbarkeit. Die geistige Potenz hat bereits das Niveau von einem mittleren Salzherdöpfel erreicht. Ottilie, lass das Testen oder immer die schlicht und einfach umduschen. Jetzt ist wieder Frieden im Harem. Ja, gell, dürfst nur nichts derartiges einrissen lassen, das 67% von allen Ehen gehen wegen an sich läppischen Differenzen in Brüche. Und nur 0,073 wegen der Benzoesäure in portugiesischen Ölsardinen, verstehst du?